Kommunikationsstörungen. Nervenkrank im Bauch. Woran denken wir beim Begriff Nervenleiden? An eine psychische Erkrankung, also etwas, das im Kopf stattfindet. Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört, dass ein Schlaganfall auch Schluckstörungen verursacht. Den wenigsten Menschen kommt jedoch in den Sinn, dass Störungen der Nerven ihren Bauch, ihre Verdauung beeinträchtigen könnten. Aber dass das Bauchhirn selbst defekt werden und einige sehr unangenehme Symptome verursachen kann, das wissen selbst viele Ärzte nicht. Zum Beispiel an der Speiseröhre. Schlucken funktioniert bei den meisten von uns automatisch. Wir denken nicht groß darüber nach, höchstens einmal kurz, wenn wir den Mund zu voll genommen haben und ein größerer Brocken für kurze Zeit schmerzhaft hinter dem Brustbein steckt. Schließlich ist die Speiseröhre an ihrer engsten Stelle gerade mal 2 Zentimeter breit. Dort ist ihr Durchmesser nicht viel größer als der einer Haselnuss. Zum Glück ist die Wand elastisch, sodass wir, wenn alles normal verläuft und wir ordentlich kauen, gar nicht merken, wie perfekt die Koordination der Nerven abläuft. Jedes Schlucken öffnet automatisch nicht nur das Tor zu dem 25 cm langen Schlauch der Speiseröhre, sondern gleich darauf auch die Klappe zum Magen hin. Aber erst, wenn die obere Klappe wieder geschlossen ist. Sicher ist sicher. Die Klappen sind in beiden Fällen verdickte Ringmuskelareale, die den Zu- und Abgang durch Zusammenziehen verschließen können. Zumindest sollte das so sein. Es gibt aber Menschen, bei denen die Nahrung stecken bleibt und Druckgefühl oder auch Schmerzen auslöst. Einige 100 Menschen erkranken zum Beispiel in Deutschland jährlich an einer Achalasie, einem Defekt am unteren Ende der Speiseröhre, der dazu führt, dass der Schließmuskel keine Nahrung in den Magen entlässt. Andere leiden an Krämpfen, diffuser Ösophagusspasmus, oder sie haben eine Presslufthammer-Speiseröhre, Jackhammer-Ösophagus, die sich im unteren Bereich extrem heftig zusammenzieht. All diese Bewegungsstörungen werden durch beschädigte oder abgestorbene Nerven ausgelöst. Der Schluckreflex wird in einem Zentrum im Gehirn ausgelöst, wenn Zunge und Gaumen etwas berühren. Das enterische Nervensystem aktiviert dabei Botenstoffe, welche die Speiseröhrenmuskulatur hemmen, das heißt entspannen, oder kontrahieren. Bei der Achalasie sind die hemmenden Nerven im unteren Schließmuskel beschädigt. Bei Spasmus und Jackhammer liegt die Nervenstörung im Speiseröhrenschlauch selbst. Die Muskulatur arbeitet unkoordiniert und kann verkrampfen. Bei allen Bewegungsstörungen der Speiseröhre funktioniert der Transport der Nahrung nicht richtig, sodass sie nicht, wie bei Gesunden, in 7 bis 10 Sekunden vom Mund in den Magen gelangt. Die Patienten merken das an Schluckstörungen bzw. dem Druck in der Speiseröhre, die durch den Nahrungsstau geweitet wird. Manchmal werden die Schmerzen hinter dem Brustbein als Herzinfarkt interpretiert und die Betroffenen kommen in eine Klinik. Die eigentlichen Ursachen dieses nicht-kardialen Brustschmerzes werden zu oft nicht erkannt. Rätselhaftes Nervensterben. Was zu einer solchen Motilitätsstörung führt, ist nach wie vor ein großes Rätsel. Sie sind nicht vollständig altersabhängig und können mit 5 Jahren genauso auftreten wie mit 95. Viren, zum Beispiel Herpesviren, könnten zur Zerstörung der Nervenzellen geführt haben. Aus tropischen Ländern weiß man, dass auch Parasiten die Ursache der Achalasie sein können, zum Beispiel bei der durch Raubwanzen übertragenen Chagas-Erkrankung, die in Süd- und Mittelamerika häufig ist. Zumindest bei der Achalasie scheint eine genetische Komponente eine Rolle zu spielen, denn sie tritt bei Zwillingen und in Familien gehäuft auf. Diskutiert wird auch eine Autoimmunreaktion. Der Körper wendet sich dann gegen eigene Strukturen, die er als feindlich empfindet und zerstört. Es gibt Unterformen der Achalasie, bei denen der Speiseröhrenschlauch nicht bewegungslos ist, sondern sich unkoordiniert und verstärkt bewegt. Vielleicht sind das Übergangsstadien. Muskelentspannende Medikamente haben nur eine begrenzte Wirkung. Deshalb dehnen Gastroenterologen häufig die Speiseröhre und den unteren Schließmuskel mit einem Ballon, der an einem Katheter befestigt ist. Er drückt so lange auf den unteren Schließmuskel der Speiseröhre, bis er auf 30 bis 40 mm gedehnt ist. Das erlaubt dem Muskel, sich beim Schluckakt wieder zu entspannen. Man kann auch das Nervengift Botulinumtoxin in den Muskel spritzen. Der Effekt hält aber nur wenige Monate an. Botulinumtoxin hemmt die Kommunikation von Nerven durch die Ausschüttung des Transmitters Acetylcholin. Die lahmgelegten Synapsen regenerieren sich nach einiger Zeit wieder. Eine dritte Möglichkeit ist die Myotomie. Dabei schneidet der Chirurg in einer Schlüssellochoperation, Laparoskopie, von außen die Muskulatur des Schließmuskels ein. Eine neue endoskopische Methode erlaubt das auch von innen. Alle Methoden sind hinsichtlich ihrer Effektivität gleichwertig und müssen individuell ausgewählt werden. Risikorückwärtsgang. Auch die Refluxerkrankung ist eine Motilitätsstörung, obwohl sie meistens als Problem der Magensäure gesehen und entsprechend therapiert wird. Doch der Reflux würde nicht auftreten, wenn der Transport in der Speiseröhre, die Klappe zum Magen, unterer Ösophagussphinkter und die Magenentleerung richtig funktionieren würden. Viele der betroffenen Patienten haben Sodbrennen, andere spüren die herzinfarktähnlichen Brustschmerzen. Warum manche so, andere anders reagieren, ist jedoch völlig unklar. Und die Beschwerden sind nicht davon abhängig, ob die Speiseröhre entzündet ist. Das ist nur bei einem Drittel der Patienten der Fall. Zunächst werden sogenannte Allgemeinmaßnahmen empfohlen, das Vermeiden von Nahrungsmitteln wie etwa Kaffee oder Tee oder späten Mahlzeiten. Bei Übergewicht wird zu einer kontrollierten Gewichtsabnahme geraten. Die meisten Refluxpatienten erhalten Säurehemmer, von denen die Protonenpumpenhemmer am stärksten sind. Etwa 60-70% der Patienten können damit ausreichend behandelt werden, obwohl diese Medikamente nicht auf den Reflux selbst zielen. Auch sind sie weniger wirkungsvoll als früher angenommen. Sie unterdrücken die Säurebildung nicht vollständig und dauerhaft. Andere säureneutralisierende oder schleimhautschützende Pharmaka können hilfreich sein. Im experimentellen Stadium ist aber auch die Therapie mit Medikamenten, die den Tonus des unteren Schließmuskels oder die Motilität des Magens steigern sollen, wirksam. Dazu ist es nötig, das Bauchhirn zu einer vermehrten Ausschüttung von Acetylcholin zu bringen oder hemmende Einflüsse auf die Beweglichkeit zu verringern. Das ist möglich, wird aber in der Klinik noch nicht eingesetzt. Zu einer Operation wird nur geraten, wenn alle diese Therapien erfolglos blieben. Der Chirurg verstärkt dann den unteren Schließmuskel durch eine Manschette, das nennt man Fundoplicatio. Eine neue Alternative stimuliert den unteren Schließmuskel und das Zwerchfell über elektrische Impulse, Schrittmacher. Hierdurch wird die Barrierefunktion gestärkt und der Reflux ursächlich behandelt. Fazit: Am häufigsten werden Refluxbeschwerden mit Säurehämmern behandelt. In 20-30% der Fälle ist das aber erfolglos, weil es nicht die wirklichen Ursachen, nämlich die Motilitätsstörung, beseitigt. Zudem besteht der Rückfluss auch aus nicht sauren Bestandteilen, die durch die Säurehämmer nicht neutralisiert werden. Wenn man diese Ursachen finden will, muss man genauer untersuchen, etwa wie hoch der Anteil des sauren und nicht sauren Rückflusses wirklich ist. Dies gelingt zum Beispiel über die Impedanzmessung. Eine Sonde misst über den elektrischen Widerstand in der Speiseröhre den Säuregehalt, die Menge an Flüssigkeit und die Bewegung der Nahrung. Auch die hochauflösende Druckmessung in der Speiseröhre, Manometrie, kann wichtige Zusatzinformationen liefern. Mythos Magenschrittmacher. Ist der Blutzucker zu hoch, hat das unmittelbaren Einfluss auf die Leitungsgeschwindigkeit der Nerven. Ein schlecht eingestellter Diabetes kann deshalb zu vielen Problemen im Magen-Darm-Trakt führen. Das blockiert nicht nur Signale auf dem Vagusnerv, sondern wirkt auch direkt störend auf das Bauchhirn. Ein klassisch diabetisches Krankheitsbild ist zum Beispiel die diabetische Gastroparese, eine Magenlähmung. Die Magenmuskulatur ist dabei schlaff und hat einen zu schwachen Tonus. Die Peristaltik fehlt mitunter ganz. Dann bleibt die Nahrung länger im Magen, der Patient wird schneller satt und neigt zu Übelkeit und Erbrechen. Bei 2/3 der Patienten bleibt die Ursache unklar. Bei Verdacht sollte immer eine Magenspiegelung gemacht werden, um eine Blockade der Passage auszuschließen. Die Gastroparese ist leider schwer zu behandeln. Bei der diabetischen Form wird zuerst versucht, die Zuckereinstellung zu optimieren. In allen Fällen sind diätische Maßnahmen mit mehreren kleinen, ballaststoffarmen und fettarmen Mahlzeiten hilfreich. Manche Medikamente, die Prokinetika, stimulieren die Beweglichkeit des Magens. In einigen Fällen kann die Dehnung des Magenpförtners oder die Injektion des Nervengifts Botox hilfreich sein. In hartnäckigen Fällen wird manchmal durch eine Schlüssellochoperation ein Magenschrittmacher eingepflanzt, der, ähnlich dem Herzschrittmacher, schwache elektrische Impulse abgibt. Die Erfahrungen mit dieser neuen Methode sind bisher positiv. Die Patienten fühlen sich besser, klagen seltener über Völlegefühl und nehmen auch ab, wenn sie übergewichtig sind. Wenn man jedoch die Magenentleerung bei ihnen kontrolliert, stellt man fest, dass ihr Magen kaum schneller geworden ist. Vermutlich kommen die positiven Effekte dadurch zustande, dass die Impulse des Schrittmachers die Darm-Hirn-Achse beeinflussen. Das könnte erklären, dass diese Patienten weniger essen, ihren Magen nicht so stark belasten und dadurch insgesamt weniger Symptome haben. Den gesamten Magen-Darm-Trakt durchzieht ein Netz von Schrittmachern, die Cajal-Zellen, benannt nach ihrem Entdecker, dem spanischen Mediziner und Nobelpreisträger Santiago Ramón y Cajal. Ihr Netzwerk verbindet Nerven mit Muskelzellen. Auf diese Weise rhythmisieren sie den Muskeltonus und entscheiden mit darüber, wann das enterische Nervensystem einen Muskel aktiviert. Um die Magenentleerung wirklich effizient beschleunigen oder bremsen zu können, müsste ein Schrittmacher dieses Netzwerk der Cajal-Zellen erreichen, das tief in der Darmwand liegt. Das ist viel schwieriger als bei einem Herzschrittmacher, wo es ausreicht, klar definierte Zentren zu stimulieren. Magen. Der Magen ist nicht einfach nur ein Sack, in dem das Essen zerlegt wird, sondern ein Uhrwerk, in dem unterschiedliche Regionen auf faszinierende Weise zusammenspielen. Nachdem die peristaltischen Wellen der Speiseröhre die Nahrung durch den etwa 2 cm breiten Eingang des Magens, Cardia, gedrückt haben, wird sie über Kontraktionen in den oberen Teil des Magens, den Fundus, transportiert. Bei hastigem Essen sammelt sich dort die verschluckte Luft und wird ab und an durch Aufstoßen entleert. Der obere Teil des Magens fungiert als Magenspeicher, da er sich an die Nahrungsmenge anpassen kann. Vom mittleren Magen aus, dem Corpus, wo, wie auch im Fundus, eiweißspaltende Enzyme freigesetzt werden, wandert der Nahrungsbrei zum Antrum, dem Vorhof des Dünndarms. Diese Region heißt auch Magenpumpe oder Antrummühle, weil die Bestandteile des Essens dort immer weiter zerkleinert werden, bevor sie in Portionen in den Dünndarm entleert werden. Denn der Pförtner zum Dünndarm lässt nur Teilchen passieren, die nicht größer als 2 mm sind. Bis dahin wird der Mageninhalt wie bei einer Massage gewalkt und pendelt zwischen Antrum und Corpus hin und her. 3-mal in der Minute zieht sich die ringförmige Muskulatur des Antrums kraftvoll zusammen. Das Bauchhirn sorgt mit dem Kopfhirn für ein geordnetes Zusammenspiel von mechanischen und chemischen Prozessen der Verdauung. Sie koordinieren den Schluckvorgang, die Bewegungen der Speiseröhre, die entspannte Bereitschaft des Magens, Nahrung aufzunehmen, die Magensäuresekretion und die Magenentleerung. Zudem beeinflussen sie auch den Dünndarm, die ersten Teile des Dickdarms und die für die Verdauung wichtige Entleerung der Gallenblase. Wenn der Magen leer ist, löst das die typischen Entleerungswellen und die Housekeeper-Funktion aus. Neben der Steuerung durch Nerven kontrollieren Hormone den Verdauungsvorgang. Je nach Phase von Hunger, Verdauung und Sättigung wirken einige von ihnen stimulierend, andere bremsend. Gastrin, in Zellen des Magenantrums gebildet. Es regt im Magenfundus die Hauptzellen zur Salzsäureproduktion an und entspannt den Magenspeicher. Cholezystokinin, im Zwölffingerdarm gebildet, angeregt durch Fett und Aminosäuren in der Nahrung. Es führt zur Entleerung der Gallenblase, steigert die Produktion der Pankreasenzyme und hemmt unter anderem als sogenanntes Sättigungshormon die Magenentleerung. Motilin, bei Hunger im Dünndarm gebildet. Es regt die Motilität an und garantiert den Ablauf der Hungermotorik. Ghrelin, im Magen produziert. Es signalisiert dem Gehirn, dass dieser leer ist. Das führt im Gehirn zur Aktivierung des Hungerzentrums. Es erhöht die gastrointestinale Motilität. Leptin, im weißen Fettgewebe, wie im Magenfundus produziert. Es hemmt im Hypothalamus den Appetit.